rijkisjes wien. A hond al brunst in aan pees al paak, rotsen kruin am donna kanö, a taub al kakt am Stefansturm, im dreckigen Wien. A Gürtel hue im Stoßverkehr, keicht und hust und schlatzt ihren Schleim, aus dem Puff in Auspuff gewäum, im dreckigen Wien. A Psofner späbt aufs Trottoir, rutscht drauf aus und es prakt ihm hi. Das Gespäblert spritzt bis ins Mezzanin, im dreckigen Wien. A alte Frau im Gemeindebau stirbt allein und kein fällt's auf, so der fällt's und der Luch deckt's zu, im dreckigen Wien. Vom Flözersteig bis zur Spittelau färbt der Rauch in Himmelgrau und der Ruß fällt wie schwarzer Schnee aufs dreckige Wien.